1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also, ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon ist meine erste Anruferin in der Leitung. Das ist die Tabea. Tabea ist 26. Hallo Tabea. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Tabea? Um meine Behinderung. Was ist das für eine Behinderung? Das ist eine Körperbehinderung, die ich habe. Und ich bin als Baby ohne Darmausgang auf die Welt gekommen. Das heißt konkret? Das heißt konkret, ich bin bei mir da, wo bei den normalen Menschen, den normalen Babys, die auf die Welt kommen, haben einen ganz normalen Darmausgang. Und genau. Bei mir also jetzt, wo der Popo ist. Ja, genau. Genau. Und das war bei mir halt total eben und kein Ausgang vorhanden. Achso, da war auch keine Pobacken waren da. Ja, genau. Es war einfach nur so eine Fleischrundung. Ja, genau. Ja. Und hört sich zwar komisch an, aber ja. Ist halt so. Und das heißt, es gab auch nicht an einer anderen Stelle einen Darmausgang? Nein, gar nicht. Gar nichts. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich direkt dich als Säugling noch operiert hat, oder? Ja, genau. Erzähl mal, mehrmals. Was hat man gemacht? Ja, nicht nur einmal, Domian, mehrmals. Ja, was genau wurde gemacht? Was als Baby mit mir geschehen ist, weiß ich leider selber nicht genau. Ich gehe mal davon aus, ich vermute, dass der Darmausgang zuerst mal an der Bauchdecke, durch die Bauchdecke gelegt wurde. Ja. Damit mein Körperinneres halt auch Luft bekommt, halt nicht nur durch den Mund und durch die Nase, sondern auch halt, die Babys können ja normalerweise auch pupsen. So, und das konnte ich halt nicht dadurch, weil alles verschlossen war. Ja, ja. Und da wurde der Darmausgang, denke ich mir mal, zuerst durch die Bauchdecke gelegt, damit halt auch die Luft aus dem Magen rauskommt. Und mit anderthalb wurde halt der Darmausgang nach unten an den Popo verlegt, mit einem künstlichen Enddarm. Aber war denn da, ich habe das gerade so verstanden, als sei das ganz zugewachsen gewesen, war da überhaupt Platz dann für den Ausgang zu legen? Oder ja. Hat man das in das Fleisch, wie hat man das der gemacht? Der Platz war da, der Enddarm, der fehlte halt. Also man hatte in das Fleisch quasi dann den reingelegt und reingeschnitten? Ja, genau. Ah ja. Und so ist es bis heute noch? Das ist heute immer noch, ja. Ja. Kann man sich das so vorstellen, sieht das heute aus, als hättest du einen ganz normalen Popo oder sieht das immer noch irgendwie schon anders aus als bei gesunden Leuten? Auf jeden Fall, es sieht ganz anders aus wie bei gesunden Leuten. Ja. Es ist halt immer noch wie eine Pobacke, wie eine komplette Pobacke im Endeffekt, ich ohne verstehe. Halt diesen Poritz. Und der Darmausgang ist zwar da, aber da kommt halt, sieht man viel vom inneren Fleisch im Endeffekt, also rotes Fleisch. Ach so, aber das entzündet sich nicht, das ist schon alles ganz normal verheilt. Verheilt ist es ja, aber wenn ich Durchfall kriege, entzündet sich das halt auch ziemlich schnell, klar. Dann hast du doch auch keinen Schließmuskel. Nein, den habe ich nicht, der wurde mir aus dem Bein um den Darmausgang drumherum geschlungen, also um den künstlichen. Ja. Und normalerweise, um diesen Schließmuskel anständig zu betätigen. Ja, und funktioniert das? Hätte ich normalerweise von der Krankenkasse ein Gerät bezahlt bekommen, normalerweise am Anfang. So war es eigentlich geplant. Nee, und wie ein Gerät? Also man hat ja einen Schließmuskel vom Bein, ein Muskel entnommen. Einen ganz normalen Muskel. Genau, und der sollte eigentlich den Schließmuskel ersetzen. Hat das funktioniert? Teils, teils. Am Anfang, also der Muskel, der wurde, ich habe halt Therapien und sowas gekriegt. Beckenbodentraining und das alles. Hat nicht richtig funktioniert. Und Nein. Was ist das mit dem Gerät, was du gerade erzählen wolltest? Das Gerät wäre normalerweise unter meine Bauchdecke gekommen. Und da wäre natürlich die erste Frage gewesen, klar, Risiko 50-50, nimmt es der Körper, akzeptiert der Körper das Ja, und was für eine Funktion sollte das Gerät haben? Dass der Schließmuskel, also dieser Muskel, der mir aus dem Bein entnommen wurde und um meinen Darmausgang drum herum geschlungen wurde. Ja. Da besteht ja dann trotz alledem noch ein Stück, was hätte dann an dem Gerät angeschlossen werden. Also, ich verstehe. Das Gerät sollte quasi den Muskel unterstützen. Den Muskel dauerhaft angespannt halten. Ich verstehe, genau. Ich verstehe. Also mit irgendeiner Batterie, die da drin, eine dauerhafte Batterie. Genau. Hat das denn funktioniert oder funktioniert das heute? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gerät nicht bekommen. Ach so. Und da kommen wir zum Punkt Krankenkasse und Kosten. Genau so sieht es aus. Die wollen das nicht bezahlen. Genau. Du bist 26? Ja. Das heißt, du hast bisher die ganzen letzten Jahre und Jahre und Jahre dieses Gerät nicht gehabt und auch keinen funktionstüchtigen Schließmuskel. Der Muskel ist von meinem Bein vorhanden. Die Operation wurde gemacht. Verstehe, aber der schließt ja nicht richtig, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Das bedeutet dadurch wiederum... Dadurch habe ich halt auch keine Kontrolle zwischen Bein und meinem Kopf, also meinem Gehirn sozusagen. Ja. Ich weiß zwar, dass der Muskel drumherum gelegt wurde. Und je das nachdem... Das heißt, du kannst es nicht einhalten, wenn es kommt. Genau. Ich kann es nicht komplett konkret halten. Bedeutet das, dass du immer Windeln trägst? Oder? Ja, genau. Ja. Und das andere Problem ist bei mir, ich habe nicht nur Stuhlinkontinenz, sondern auch Harninkontinenz. Auch bedingt durch die Geburt? Ja. Auch. Das bedeutet... Meine Blase ist gelähmt, mein Darm ist gelähmt, beziehungsweise der Muskel, der funktioniert halt nicht wirklich so, wie er normalerweise funktionieren soll. Trägst du denn dann für die Blase einen Katheter oder geht das dann auch in die Windel? Nein, ich hatte einen... Bei mir ist halt das Problem, meine Blase entleert sich nicht komplett. Sprich, bei mir ist sowieso ein höheres Entzündung, ein höherer Entzündungswert da, dadurch, weil bei mir immer ein Harnriss in der Blase bleibt. Ach so. Also hat sich schon arg getroffen, ne? Das ist schon alles sehr, sehr lästig. Oder lästig ist zu einfach ausgedrückt. Das ist schon sehr belastend, glaube ich. Ja, genau. Du bist 26 Jahre alt. Haben in der Regel so in deinem Alter geht man viel raus, Freunde, Disco. Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja, ja. Seit 2007. Und wie geht dein Mann mit der Behinderung, wie du es nennst, um? Er sagt zu mir zwar immer, er hat damit kein Problem, er kommt auch damit zurecht. So steht mal fest. Er versucht mich auch so gut wie es geht damit zu unterstützen. Ja, aber hast du dennoch eine gewisse Hemmung, auch sogar ihm gegenüber? Ja. In manchen Situationen, entweder wenn ich Blasenentzündung habe oder wieder mal Durchfall habe und ich meinen Magen nicht beruhigt kriege, was in letzter Zeit ziemlich häufig vorkommt, beides, schäme ich mich schon in einer gewissen Hinsicht, auch für meinen Mann. Obwohl ich das normalerweise nicht brauche, weil er weiß über alles Bescheid, er versucht mich zu unterstützen, wo es nur geht. Wie war denn das, als ihr euch kennengelernt habt? Wie lange ist das her? Wir haben uns kennengelernt am 9.7.2003. 2005. Ja. War das am Anfang schon schwierig für dich? Hast du da so gleich reinen Wein eingeschenkt und ihm gesagt so Nein. und so? Nein. Ich habe es am Anfang verschwiegen. Oh. Und wie lange hast du es verschwiegen? Knapp eine Woche, anderthalb. Und dann hast du ihm klar erzählt, wie du es mir gerade auch erzählt hast? Ja, so in etwa. Er hatte mich halt ein bisschen ausgefragt. Ja. Und wie hat er reagiert? Er war ein bisschen von mir enttäuscht, dass ich ihn nicht von Anfang an reinweine. Also. Ja, das ist ja schon im Prinzip eine gute Reaktion, ne? Ja, klar. Also ich wollte halt bei den anderen Freunden, die ich vor ihm hatte, den hatte ich direkt von Anfang an rein Wein eingeschenkt, die sind dann wieder weggelaufen. Ach so. Das war mein Problem. Heißt das, dass dein jetziger Ehemann dein erster wirklicher, enger und wirklicher Freund war? Auch? Ja. Oder gab es vorher keine Kontakte, auch keine sexuellen Kontakte? Sexuelle Kontakte, ja, mit meinem Ex-Freund. Ach so, da gab es doch schon einen. Ja. Ja. Und der wohnt noch immer bei seinen Eltern. Mein Ex-Freund. Ja. Und da war aber hinterher das Problem, er wollte unbedingt mit anderen Frauen schlafen, hat mich in dem Moment auch unter Druck gesetzt, hat mich halt auch zum Sex hinterher gezwungen, egal wie es mir ging, ob ich Unterleibsschmerzen hatte, ob ich... Also unschöne Erinnerungen an die Zeit. Ja, genau. Was gibt es so für Pläne? Wollt ihr Kinder haben oder habt ihr schon Kinder? Nein, wir wollen Kinder haben. Ja, und das würde auch bei dir funktionieren? Seitdem ich mit meinem jetzigen Mann zusammen bin, keine Pille mehr, ja. Wir verhüten nicht und gar nichts. Also ist eine Kinderplanung klar angesagt? Ja. Ja. Kinderplanung ist angesagt. Kinder kriegen kann ich normalerweise auch. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall das Go vom Phone-Arzt zugesehen bekommen. Also wäre für dich eine ganz große Erleichterung, wenn diese Krankenkasse, wer immer da zuständig ist, dieses Gerät bezahlen würde. Das wäre schon große Hilfe für dich. Ja. Was kostet denn dieses Gerät? Das sind weit über, jetzt lass mich nicht lügen, gut 20 oder 30.000, 35.000, glaube ich. Ja. Und mit welcher Begründung haben die das bisher abgelehnt? Ich meine, du bist ja nun doch eine schwer betroffene Frau. Es wäre zu teuer. Ach naja, toll. Eine überzeugende Begründung, wenn jemand es wirklich braucht. Das ist ja wieder absurd. Und da hätten sie alle 5 Jahre gerade mal 2.000 oder 3.000 investieren müssen im Endeffekt. Das ist immer, das finde ich immer sehr provokant. Um Batteriewechsel zu machen. Ja. Und na und, sage ich da. Es wäre im Endeffekt günstiger, als wenn sie mir jeden Monat im Endeffekt meine Windeln bezahlen. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn man hört, dass es Möglichkeiten medizinisch-technischer Art gibt, Menschen zu helfen. Ja. Und die Krankenkassen, die ein diffuses Finanzsystem haben, durch das wir alle nicht mehr durchblicken, bunkern dann und auf Kosten von Menschen, die Leid dadurch tragen müssen und denen das Leben erschwert wird. Liebe Tabea, aber ich freue mich, dass du einen tollen Mann gefunden hast. Ich freue mich über deine Pläne, dass ihr eine Familie gründen wollt. Das klingt doch alles schon mal ganz gut. Na klar. Ich würde dir wirklich von Herzen wünschen, dass sich das andere auch noch etwas verändert, dass irgendwann doch eine Krankenkasse sagt, ja, das machen wir. Und dass dadurch deine Lebensqualität noch etwas besser wird, als sie jetzt ist. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Schön, dass du angerufen hast. Hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Okay, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ja, vielleicht. Mit alles einem anderen Thema. Genau, alles Gute wünsche ich dir. Jo, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist, Katja. Katja ist nicht mehr da. Dann geht es weiter mit Seljan, stimmt das? Ja. Seljan. 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Du klingst aber so ein bisschen dumpf. Kannst du mal ein bisschen näher an den Hörer gehen? So ist besser. Ja, ist keine tolle Leitung, aber wir versuchen es mal. Und was geht's denn bei dir, Seljan? Also, ich bin eine Muslimin und ich trage Kopftuch, aber ich will das gar nicht so richtig. Du bist eine Muslimin und trägst Kopftuch, aber willst das gar nicht richtig. Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil ich diese meine Freunde, die weiß ich nicht, die leben ganz anders als ich und denen wird vieles mehr erlaubt als ich und so und deswegen. Sind die Freunde, von denen du sprichst, kommen die auch aus muslimischen Elternhäusern oder sind das Deutsche? Nein, auch aus muslimischen und auch Deutsche, also gemischt. Auch aus muslimischen? Hm? Ja. Wirst du denn sehr streng erzogen oder ist bei euch das schon noch sehr traditionell zu Hause? Nee, das ist bei uns traditionell, dass man halt so erzogen wird und so, das glaube ich schon. Also deine Mama trägt auch ein Kopftuch? Hm. Hast du auch noch Schwestern? Nee, ich habe nur Brüder. Nur Brüder. Wie alt sind die? Also ich habe einen älteren Bruder, der ist 22, dann habe ich noch 2 jüngere. Ja. Der eine ist 12 und der andere ist 6. Ach so. Der ist ja noch ganz klein. Ja. So, jetzt hast du keinen Bock auf Kopftuch. Nee. Hast du denn das deiner Mama und deinem Papa mal gesagt? Nein, das ist ja das Problem. Ich traue mich irgendwie gar nicht richtig. Ich weiß nämlich gar nicht, wie meine Eltern darauf reagieren werden. Ja, du kannst ja so ein bisschen spekulieren. Du kennst sie ja nur wirklich. Ja, was glaubst du? Wenn ich jetzt so die darauf anspreche, dann hat sie Verdacht und ich weiß nicht, das so riskant vielleicht. Ist dir denn von deinen Eltern richtig erklärt worden, warum du das tragen sollst? Ja, ich habe mal gefragt. Meine Mutter meinte, ja, damit ich meine Schönheit vor den Männern verstecke und so, und weil das halt auch im Koran steht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich will das irgendwie gar nicht. Mhm. Andere tun das ja auch nicht. Ja. Bist du denn eine gläubige junge Frau? Wie bitte? Bist du eine gläubige junge Frau? Es geht. Es geht, also so Mitte. Ja. Also du lehnst es nicht ganz ab, aber du bist auch nicht so ein fanatischer. Ja, ich glaube halt einiges, aber einiges halt auch nicht. Und so für dein Verständnis, könntest du das mit deinem Glauben, den du schon hast, könntest du vereinbaren, auch ohne Kopftuch rauszugehen? Ja, genau. Ja, da gibt es ja nun viele, viele muslimische Frauen, die das genauso sehen. Ja, deswegen und die manche. Streng gläubige und sehr, ja, sehr dem Glauben zugetan sind und das dennoch schaffen und hinkriegen. Hm? Mhm. Ja. Hast du denn Freundinnen in deinem Alter, die in der gleichen Situation sind wie du? Nee, ich hab eine Freundin, aber die trägt kein Kopftuch. Ja. Die ist aber auch Muslim und sie heißt Isabel. Und heißt Isabel? Ja. Warum sagst du das jetzt? Bitte? Warum sagst du, die ist auch Muslimin und heißt Isabel? Warum sagst du das? Nein, ich wollte nur sagen, ja, das sie trägt kein Kopftuch und sie ist auch so streng, glaube ich, wie ich. Ach so, ja, genau, ja, ja, ja. Ja, ja, schwieriges Problem. Immer wenn Kinder sich gegen die Traditionen der Eltern wenden, egal ob das nun bei Christen, bei Moslems oder wo auch immer ist, ist immer ein Problem. Ja. Und man muss immer als Kind oder als Jugendlicher kämpfen. Ich höre aber von meiner Freundin zum Beispiel gar nicht, dass das bei ihr so ist. Gut, dann obwohl ihre Mutter auch Kopftuch trägt, aber sie muss keins tragen. Gut, dann hat sie Glück gehabt. Aber was bleibt dir anderes übrig, als es dann auch zu versuchen und das Gespräch mit deiner Mutter oder deinem Vater zu suchen? Ja, also Isabel ist ja auch ich vertraue ihr auch vieles und sie meinte auch, ich sollte mit meinen Eltern reden, aber ich weiß ja nicht, wozu das dann alles führt. Deswegen, mein Leben wird sich dann bestimmt verändern. Und hast du Angst, dass sie strenger mit dir werden? Ja, dass sie mich nicht mehr so lassen, irgendwo hinzugehen mit Freunden und so. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Mutter sage, ja, ich möchte gerne mit meiner Freundin, dann sagt sie immer so, ja, okay, also sie sagt nicht sofort, ja, du darfst, dann weiß ich nicht. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Also mit meiner Mutter besser als mit meinem Vater. Mhm. So, dann würde ich an deiner Stelle erstmal mit der Mutter sprechen. Also, weißt du, Seltan, es geht nur über diesen Weg. Wenn du dich so unwohl fühlst, gibt es nur die Möglichkeit, entweder fühlst du dich weiterhin unwohl und machst gar nichts mehr, oder du versuchst, etwas zu verändern. Und ja, aber ich weiß nicht, ich kann irgendwie doch nicht zu meiner Mutter sagen, ja Mama, ich möchte so frei sein wie meine Freunde. Doch, kannst du schon. Das ist ja nur keine Schande, das zu wünschen. Du kannst ja zumindest den Wunsch äußern und mal gucken, was die Mutter dir erwidert. Und dann ist man im Gespräch. Nur so funktioniert es. Ja. Natürlich wirst du ein Risiko eingehen, dass es dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders in der Familie wird. Aber so ist nun mal der Emanzipationskampf manchmal von Kindern gegenüber Eltern. Ja, ich glaube, ich werde dann auch das Gefühl haben, wenn ich das meiner Mutter sage, dass sie mich dann so mehr so beobachten wird, auch so von meinem Bruder, von meinem älteren Bruder, weil der ist ja auch strenggläubig. Ich verstehe. Und, dass sie einen Kicker auf dich kriegen? Ja, und das will ich dann auch nicht. Also ich darf jetzt, wenn ich überhaupt rausgehen darf, dann freue ich mich schon. Und meine Freunde erzählen immer von der Disco und so. Und dann stehe ich dann immer halt da alleine. Und ach, du warst noch keinmal in der Disco? Nee. Ach so. Was darfst du denn? Darfst du denn mit deinen Freundinnen, darfst du schon alleine rausgehen? Ja, das schon, aber halt nicht so spät. Wie lange darfst du abends wegbleiben? Es kommt drauf an, also an Schultagen darf ich bis 9 und am Wochenende, es kommt halt auch drauf an, mit wem ich draußen bin. Ja, aber sag mal eine Zeit am Wochenende. Am Wochenende so bis 10 ungefähr. Ja, also das ist schon streng. Ich meine, du bist 17, bald 18, du bist ja volljährig. Da könntest du eigentlich bald alles machen dürfen, finde ich. Ja, ich werde in 2 Monaten 18. So, dann bist du eine erwachsene junge Frau. Ja. Darfst du denn dann mit deinen Freundinnen zumindest in Kneipen oder Cafés gehen? Darfst du das? Also Alkohol darf ich ja auch nicht trinken. Ich weiß nicht, ob meine Mutter, ich glaube, meine Mutter würde Nein sagen. Weil wohin gehst du denn dann samstags mit den Freundinnen? Also ich fahr dann immer in die Stadt oder so. Und was macht ihr dann in der Stadt? Ja, wir gehen was essen bei McDonald's. Ach so. Oder ich besuche Freunde. Ja, oder in ein Café darfst du schon gehen, einen Kaffee trinken oder Kakao oder Tee. Ja, das schon, ja. Sascha, ich glaube, du hast ein Problem, was ganz, ganz viele junge Leute haben, die so in der dritten, vierten Generation hier sind, die hier geboren sind. Ja, viele trauen sich das auch nicht, halt so mit anderen darüber zu reden. Deswegen. Ich weiß. Ich weiß, dass das ein großes Problem ist und ich will das auch nicht runterreden. Ich glaube aber, dass ihr alle, die ihr die Wünsche habt, das nur schaffen könnt, indem ihr wirklich ein bisschen dafür versucht zu kämpfen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Sonst müsst ihr immer alles so machen, wie man das von euch verlangt. Ja, mein Freund Akadi, der hat mir auch gesagt, ich soll mit meinen Eltern reden. Mach es. Red mal erstmal mit der Mama. Wenn du mit der Mama einen guten Kontakt hast, dann vielleicht bricht das Eis ein bisschen. Und ich merke schon, wenn du hier anrufst und dieses Problem äußerst, wie sehr dir das am Herzen liegt. Hm. Also musst du was tun. Ja. Außerdem hast du auch das Recht dazu, du bist jetzt 18 Jahre alt, dann bist du volljährig. Red mal mit der Mutter, okay? Ja. Alles Gute und viel Erfolg wünsche ich. Darf ich noch jemanden grüßen? Na gut, einmal, weil du es bist. Okay, ich grüße meine Freundin Ruba. Ja. Ja. Das war's schon. Mhm. Alles klar. Liebe Selcha, alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Die ist halt schon mit einer schlechten Leitung, aber wir haben sie, glaube ich, doch ganz gut verstanden. Ich möchte euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Hätte Selcan vielleicht in einem Jahr anrufen können? Vielleicht. Aus eigener Kraft geschafft, heißt das Thema morgen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal in einer extremen Lebenskrise waren und es dann aus eigener Kraft geschafft haben, da wieder rauszukommen. Also zum Beispiel eine schlimme Sucht erlitten haben oder die aus großen Schulden herausgekommen sind oder aus einer gewalttätigen Beziehung oder aus einer sehr schweren Krankheit, die eigentlich schon hoffnungslos schien, aus eigener Kraft geschafft. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die, wie sagt man das so, sich am eigenen Schopf herausgezogen haben, aus Situationen, die eigentlich schon sehr, sehr hoffnungslos schienen. Egal in welchen und aus welchem Bereich. Wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, aus eigener Kraft geschafft, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Aus eigener Kraft geschafft. Unser Thema morgen. Heute freie Themennacht und hier ist Brigitte und Brigitte ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Brigitte. Hallo. Es geht um meine Tochter. Ja. Und zwar, sie ist 22 Jahre alt. Ja. Und ich glaube, sie ist in der Pubertät stecken geblieben. Warum meinst du das? Ja, sie ist in den letzten 3 Jahren 8-mal umgezogen. Mhm. Immer wieder zurück zu mir. Mhm. Hat total Mist gebaut. Ich habe ihr dann immer wieder die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Was hat sie denn für Mist gebaut? Ja, die ist überall rausgeflogen. Auch aus den Wohnungen? Aus den Wohnungen, ja. Weil? Sie hat nicht sauber gemacht, sie hat laute Partys gefeiert. Ja. Und. Wer hat denn die Miete bezahlt? Die Miete wurde gezahlt vom Sozialamt. Ah. Und zwar gibt es eine ganz lange Geschichte, also eine Vorlage, die ich vielleicht ganz kurz erzähle. Hm. Und zwar, ich bin vor 10 Jahren, habe ich mich von meinem Ex-Mann getrennt, seit 8 Jahren geschieden. Mhm. Habe noch eine ältere Tochter, die studiert hat, eine hohe Beamtin ist. Mhm. So, und die Lisa hat in der Schule, es hat also nie funktioniert. Ich habe immer die Schule wechseln lassen, 7-mal im Ganzen. Mhm. Immer wenn es schwierig wurde, da liegt auch habe ich auch ein bisschen Schuld dran, habe ich sie rausgeholt in die nächste Schule gesteckt. Mhm. So, und dann kam bei einer Schule kam ein Lehrer zu mir, da war sie 14, und sagte mir, ja, sie braucht halt militärischen Drill. Mhm. Das ist bei ihr jetzt wirklich angesagt, weil die macht, was sie will. Mhm. Die Oma hat sie auch noch gedeckt, hat ihr Entschuldigungen geschrieben, mhm, wenn sie geschwänzt hat oder sie ist zum Arzt, hat sie irgendwelche Attests geholt und. So, und da habe ich ihr Druck gegeben. Mhm. Und dann hat mein Ex-Mann gesagt, wenn deine Mutter dir stinkt, kommst du zu mir. Und da ist sie zu meinem Ex-Mann gegangen. Und der hat ihr irgendwelche Sachen gegeben und sie unterstützt. Ja, da gab es auch Probleme. Die hat dann auch ein Protokoll gekriegt, weil sie nicht zur Schule gegangen ist, weil sie ihrer Schulpflicht nicht nachgekommen ist. Ja. Und da habe ich sie wieder genommen und da ist sie wieder dorthin. Wieder immer wenn es schwierig wurde, ist er abgehauen. Mhm. Und als es das letzte Mal zu mir kam, habe ich ihr gesagt, so, ich gehe mit dir erstmal zu einem Psychologen. Mhm. So kommst du mir nicht nach Hause, mit dir stimmt was nicht. Ich möchte das abklären. Wir sind ja schon wieder in der Jetztzeit. Das war, als ich 14 war. Ach so, weil du gesagt hast, das letzte Mal, als sie zu mir kam. Ja. Also damals, ja. Damals das letzte Mal. Ja, damals das letzte Mal. Und dann sind wir zum Psychologen. Das war eine Kinder-Jugendpsychiatrie, was überhaupt nicht schwer, überhaupt nicht leicht zu finden war, weil die gerade so vom Alter her in so einem Grenzbereich war. Ja, und da hatte dem Psychologen davor gespielt, sie würde einen Willi sehen. Und der sagte mir, sie kommen gerade rechtzeitig. Sie würde was sehen? Einen Willi? Einen Willi, der würde immer mit ihr reden. Das war aber, erfunden. Mhm. Und die haben gedacht, sie hätten eine Psychose. Verstehe. Das war erfunden. Mhm. Und da war die vier Monate dort, bis sie das mal rausgefunden haben, dass das gelogen war. Ich hab ihnen das immer gesagt. Ja, und auf jeden Fall ist sie dann nochmal kurz nach Hause. Ja. Und dann ist sie und dann gab es wieder Probleme, weil sie sich wieder nicht an Regeln gehalten hat. Und so ging das, bis heute. Das heißt, hat sie einen Schulabschluss? Gar nichts. Sie hat gar nichts. Sie hat überhaupt nichts. Sie arbeitet auch nicht. Sie hat kurzfristig jetzt mal gearbeitet, ein halbes Jahr. Mhm. Hat natürlich da auch einfach alles hingeschmissen, mitten in der Arbeit. Ja. Dann die Wohnung verloren. Ich konnte da wieder alles ausräumen. Ich habe jetzt da Probleme mit der Miete. Ja. Dass ich ihr das Geld halt gebe. Mhm. Von was lebt sie denn? Sie will sich auch irgendwie Klamotten kaufen, mal was essen gehen oder so? Sie lebt jetzt seit November von mir. Ah, wie viel gibst du ihr im Monat? Ich gebe ihr immer sowas. Wie viel? Kann ich so nicht sagen. Ich decke ihr halt immer was zu. Und die junge Dame macht gar nichts? Nichts. Die sitzt zu Hause den ganzen Tag? Die macht überhaupt nichts. Und sie greift mich noch an. Und die Woche, also es hat gestern hat eskaliert, weil sie noch nicht mal auf Sozialamt ist und hat ihre Unterlagen da nicht abgegeben. Die ist noch nicht mal mehr krankenversichert. Und ich habe die da hingefahren, bin im Auto sitzen geblieben und die ist rein und kam wieder raus. Und hat da einfach nichts gemacht. Es gibt Streite ab und zu bei euch sicher. Bitte? Es gibt sicher dann auch heftigen Streit bei euch ab und zu. Ja klar, das geht so nicht. Das finde ich allerdings auch. Sie kriegt ihr Leben so niemals auf die Reihe. Sie hat mich ja sogar mal in die Psychiatrie einweisen lassen. Mich? Sie hat dich einweisen lassen? Ja, da hatten wir abends hier Streit, das war vor 2 Jahren. Wir hatten abends hier Streit und der Streit war zu Ende, sie ist hochgegangen. Und da bin ich in die Küche, habe mir ein Glas Wein geholt. Ich war also fix und fertig, war froh, dass es rum war. Eine Viertelstunde später klingelt es an der Haustür. Ich gehe an die Sprechanlage. Steht da der Notarzt. Ich soll aufmachen, Notarzt. Denke ich, Notarzt, um Gottes Willen. Lass die rein, kam Notarzt mit Polizei. Ja, ich wäre meiner Tochter gegenüber gewalttätig geworden. Ich wäre alkoholisiert. Ich habe mir gerade ein Glas Wein aufgemacht. Ich habe vielleicht 3 Schluck daran getrunken. Ja. Natürlich habe ich mich da furchtbar aufgeregt und das war ein Riesenfehler. Und wie ging das dann aus? Die haben mich mitgenommen, ich war die ganze Nacht in der Psychiatrie. Unfassbar, unfassbar. Gibt's ja nicht. Weißt du was, Brigitte, was ich gerade spontan gedacht habe, du darfst die überhaupt nicht mehr aufnehmen bei dir. Ja, und wenn ich sie nicht reinlasse, ich habe ein neues Auto, das ist ein Jahr her. Hast du das ist jetzt 2 Jahre alt, das habe ich sie reingelassen, da hat sie mir mein Auto vertreten, das ist voller Beulen. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Also im Prinzip finde ich, dass man in so einer Situation, so schlimm das ist, es ist deine Tochter, dass man da ganz rigoros sein muss, damit die einfach kapiert, dass es so nicht geht. Die hat ja gelernt, dass die sich alles erlauben kann bei dir. Stimmt. Und dass du immer wieder da bist und dir immer wieder Geld gibst. Und die kann sich ja aufführen, die kann machen, was sie will. Sie hat mir eine Esoterik-Hotline angerufen, das ist auch 2 Jahre her. 2.500 Euro Rechnung hatte ich. 2.500 Euro. Also das Problem mit dem Auto habe ich im Moment keine spontane Idee. Aber die Linie muss sein, raus mit dem Mädchen, aus der Wohnung raus. Ja, da müsste ich die Polizei rufen, da müsste ich, ich weiß alles, was vom Kopf her, was ich machen müsste. Einstweilige Verfügung holen, aber das ist doch mein Kind. Es ist dein Kind. Das macht doch was mit mir. Ja, aber dieses Kind, so hilfst du deinem Kind nicht. So geht das Kind immer weiter kaputt. Und du gehst auch kaputt dabei. Das Kind muss lernen, das Kind ist 22 Jahre alt. Und wenn das Kind nicht hochgradig psychisch gestört ist, was ich mal nicht glaube. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht mehr sicher. So. Ich finde keine Erklärung für die Sachen, die sie macht. Es kann aber auch ganz, ganz einfach sein, dass das ein angelerntes Verhalten ist. Sie hat es schwer gehabt, es sind vielleicht auch einige psychische Probleme schon da, das kann ja sein, dass sich das jetzt so verselbstständigt hat, diese ganze Sache. Die hat es super schön gehabt, die habe ich total verwöhnt. Die hat ein eigenes Pferd, alles. Ist sie denn überhaupt auch nicht dazu zu bringen, wenn du sagen würdest, pass mal auf, Mädchen, du musst eine Therapie machen, würde sie da hingehen? Doch, habe ich doch alles probiert. Macht sie nicht, sie war 3-mal da, ach, was der ihr ein Zeug erzählen würde, der Therapeut, der spinnt ja auch, alle spinnen, die hat von nichts Achtung, die kennt keine Grenzen, Vielleicht würde sie Grenzen kennen und vielleicht auch Achtung bekommen, wenn sie merkt, dass sie für ihr eigenes Leben verantwortlich ist. Dass sie einfach nichts mehr hat, wenn sie dich verloren hat. Dass sie vielleicht mal ihren Hintern hochkriegt und mal irgendwie versucht zu arbeiten oder einen Schulabschluss nachzumachen oder irgendetwas. Ich glaube, dass du das nur mit Härte schaffst. Ich glaube es. Auch, ja, ich weiß, du sagst, es ist mein Kind. Das ist natürlich ein herzzerreißendes Argument. Da hast du völlig recht. Aber ich glaube, dass du, wie ich es gerade sagte, dass du deinem Kind so nicht hilfst, sondern dass du die Situation verschlimmerst. Wenn du bist komplett grenzenlos um dich herum. Du hast keine Grenzen. Ich habe schon gedacht, ich ziehe weg. Ja, dann kommt sie hinterher. Dann habe ich mir auch gedacht, ich ziehe weg. Ich verkaufe, also ich ziehe weg. Ich will nur weg. Mhm. Ja, aber dann musst du dich anonymisieren, dass sie das nicht weiß, wo sie dich findet. Das ist schon wahnsinnig. Hast du denn Berater, Betreuer irgendwie schon mal mit Leuten gesprochen auf dem Fach, mit denen du darüber so fachgesimpelt schon hast? Schon ganz früh, da war ja über sie habe ich ja schon oft. Das glaube ich. Auch schon ganz früh, das war ja schon, als sie 6 war, hat sie sicher nichts, nein. Im Prinzip, wahrscheinlich wäre für deine Tochter das Allerbeste, wenn sie in eine stationäre psychosomatische Klinik ginge. Ja. Dass sie da lange betreut wird, intensiv betreut wird und dann vorsichtig in ein selbst eigenständiges Leben entlassen wird. Aber wenn sie sich davor so sträubt. Das hatte ich schon in die Wege geleitet. Da war schon ein Platz. Sie hat ja auch Drogenprobleme gehabt, 2 Jahre lang. Mhm. Amphetamine und Ecstasy. Mhm. Das habe ich damals. Also ich habe sie so weit gehabt, ist meine ganze Familie gegen mich gegangen. Ist die ganze Familie gegen mich? Wie ich mein Kind in die Psychiatrie schaffen, wie ich ihr sowas anraten könnte. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich in dem Fall nicht. Ist aber so, die sind, und das ist ja auch nur das Problem, weil das rundherum, ja. Also Brigitte, meine Laieneinstellung, die spontane Einstellung, die habe ich dir erst gesagt, dass du Härte zeigen musst, wirklich ganz, ganz klare Härte, ganz klare Grenzen aufziehen musst. Ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ah, oh ja, wäre sehr. Vor allen Dingen auch was deine Person anbelangt, weil du brauchst die Unterstützung ja genauso wie deine Tochter. Damit du da nicht seelisch auch noch erkrankst. Ich bin wegen Burnout berentet. Das glaube ich, ja. Ich habe einen Burnout gehabt. So, da haben wir es, ja. Also, Brigitte, die Heide wird dich jetzt gleich anrufen. Das ist meine Psychologin. Und ich wünsche, dass du einen Weg für dich findest. Und wenn es auch noch so hart die erste Zeit ist. Mhm. Ich danke dir vielmals. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Hier ist Ingo. Ingo ist 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ingo, um was geht's? Ja, wir haben das heute schon gehört. Das geht um eine Sache. Und zwar, meine Frau ist zusammengebrochen nach der Geburt. Das heißt, wir haben seit 2,5 Wochen eine junge Tochter. Und das hat ihr wohl ein bisschen zu schaffen gemacht. Was hast du gerade mit gemeint? Wir haben das heute schon gehört? Das ist eine psychische Erkrankung. Sie hat, wie sage ich das jetzt, sie wird jetzt erstmal behandelt. Okay, eine Psychose ist das. Also, aber da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen hier. Ja, ich habe da nur jetzt zweimal das gehört jetzt. Ja, deine Frau hat ein Kind bekommen. Richtig. Und ist dann sofort danach zusammengebrochen, sagst du? Nein, in der Klinik ist das so gewesen, es war eine ganz normale Geburt. Hm. Nur, dass der Rest unten nicht raus wollte, also der Mutterkuchen. Ja. Und dann wurde sie sofort operiert. Hm. Hat natürlich auch das Kind nur 20 Minuten gesehen. Ist dann nach einer Woche nach Hause gekommen. Und nach dieser Woche ist sie dann im Schlafzimmer zusammengebrochen. Mhm. Also sie hat einen epileptischen Anfall gehabt, Fieber gehabt. Hatte sie vorher aber noch nie gehabt, sowas? Nein, sowas hatte sie vorher noch nie. Ja. Nein. War auch keine Anzeichen da. Ja. Ne? Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und dann später in ein anderes Krankenhaus auf die Intensivstation. Mhm. Und die Diagnose ist jetzt, dass sie eine Psychose hat? Sie hat eine eine Wochenbettdepression. Ach, eine Wochenbettdepression. Wie gesagt, eine Wochenbettdepression, genau. Mhm. Und bin ich da nicht so bewandert? Wochenbettdepression, der Begriff ist mir schon geläufig. Was bedeutet das? Kann man das relativ gut und gezielt behandeln? Das gibt es, ja. Es gibt sicher in meinem Umkreis eine Klinik, Und auch in Westfalen gibt es eine Klinik, die sich extra auf sowas spezialisiert haben. Ja. Ich weiß nicht, ob der Begriff Schatten und Licht etwas sagt. Das, was du wahrscheinlich meinst, jetzt nicht, nein. Das ist also eine Sache, da wird gezielt diese Sachen behandelt. Und das Gute an der Sache ist, dass das Kind mit in die Klinik kann. Ah ja. So, dass sich die Mutter nicht zu weit von dem Kind entfernt. Und das ist im Moment der Fall, denn deine Frau und das Kind sind in einer Klinik. Das Kind ist noch bei mir, ja. Weil erst noch geprüft werden muss, ob meine Frau mit der ganzen Sache auch zurechtkommt. Achso, wie geht es denn deiner Frau so seelisch im Moment? Es geht ihr dementsprechend gut. Du kannst ganz normal mit ihr reden? Ich kann im Moment wieder ganz normal mit ihr reden. Ja. Und vorher, vor der Geburt und während der Schwangerschaft, war sie auch ganz fit eigentlich? Es war alles normal. Die letzten zwei Wochen der Geburt war ein bisschen problematisch, da die Ärzte das nicht erkannt haben, dass die Kleine unterversorgt ist im Mutterleib. Und, okay, aber so von der Stimmung deiner Frau war alles, ja, war alles gut. Wunschkind? Haben, ja, absolut. Erstes Kind? Erstes Kind. Ja. So, wenn du jetzt mit ihr so sprichst, wie sieht sie denn ihre eigene Situation? Wie erklärt sie sich das, was passiert ist? Also das, was passiert ist, das weiß sie nicht mehr. Also das hat sie komplett irgendwie verdrängt. Und ja. Also von dem Tag weiß sie überhaupt nicht. Bekommt sie starke Medikamente im Moment? Ja, sie hat Psychopharmaka bekommen und ja, im Moment geht es aber wieder. Ne? Wenn du hast sicherlich mit einem der Ärzte gesprochen, der sie behandelt, oder? Ja, haben wir auch. Haben wir auch. Was ist denn so die Prognose? Was sagen die? Kann man das innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten? Ja, das wird wahrscheinlich erstmal eine etwas längere Sache sein. Sie muss so weit wieder hergestellt werden. Sie muss wieder Selbstvertrauen haben. Ja. Und das könnte ein paar Wochen dauern. Ja. Aber alles, was danach kommt, das wird eine längere Geschichte sein. Das heißt also psychologische Betreuung für die ganze Familie wahrscheinlich. Ja. Weil das auch für mich nicht ganz leicht ist. Ich habe ja die Kleine hier und ich weiß auch im Moment nicht, wie das alles so weitergeht. Ja. Freut sie sich denn jetzt über das Kind? Ja, wir telefonieren ja auch und sie fragt immer nach der Kleinen und also sie würde es nie irgendwo abschieben oder nicht anfassen wollen. Dennoch ist es natürlich für dich jetzt auch eine sehr belastende Situation. Da ist was passiert, was deine Frau irgendwie verändert. Ja. Gegenüber vorher ist es schon irgendwie eine andere Frau für eine Weile gewesen jetzt. Ja, und das wird es wahrscheinlich auch sein. Also es wird nicht wieder so sein wie vorher. Überhaupt nicht? Nein. Nein. Ja, hat ein Arzt dir das so erklärt? Die haben mir das so erklärt, genau. Ach so. Richtig. Na, also wir können das nur so herstellen, dass sie wieder normal zu Hause, wenn sie wieder nach Hause kommt, normal zu Hause ihre Sachen machen kann, also den Haushalt eventuell. Natürlich auch mit Betreuung. Ah ja. Das wird wahrscheinlich nicht anders gehen und dann wird sie wahrscheinlich auch Medikamente nehmen müssen. Aber dann geht es doch über eine Depression hinaus. Das hört sich schon sehr an wie eine Psychose. Richtig. Na, also und ist der, habe ich das so richtig jetzt verstanden, ist der Auslöser die Geburt gewesen? Das ist ein Teil. Es gibt auch noch familiäre Probleme und sowas alles. Und das, was ich hier wahrscheinlich noch nicht gesagt habe, einen Tag nachdem das passiert ist mit meiner Frau, ist mein Großvater gestorben. Das habe ich auch noch vor mir. Achso, das belastet dich jetzt natürlich dann auch noch zusätzlich. Das ist doppelt, ja, aber. Also eine heftige Zeit für dich. So eine gemischte Zeit. Auf der einen Seite Freude, dass deine Tochter, die hoffentlich ganz gesund ist. Die ist vollkommen gesund. Die ist das natürlich schon mal ein großes Glück, aber auf der anderen Seite natürlich die Traurigkeit, dass deiner Frau, ja, dass es dir nicht gut geht und sie vielleicht nie wieder so ganz so sein wird, wie du sie kennst. Ja, ja. Für die Angehörigen von diesen Erkrankungen immer ein großes Problem. Ja. Immer ein großes Problem. Da würde ich an der Stelle mir auch schon mal so langfristig mal Rat suchen von anderen Betroffenen, also von Angehörigen solcher Art Erkrankten. Also ich habe mir das auch im Internet mal angeguckt, genau von dem Sach, wo ich gerade gesprochen habe, das heißt Schatten und Licht, und habe mir auch von anderen Frauen das mal durchgelesen, was die durchgemacht haben. Na, da sind schon viele Geschichten dabei, die schon sehr hart sind. Aber auch, das passt natürlich morgen wieder zu deinem Thema, die es geschafft haben, da wieder normal in ein Leben zurückzukehren. Mhm. Ne? Ich würde mal ganz gerne noch, ich glaube, das wäre sicher hilfreich, wenn du auch mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprechen könntest. Ja. Denn wie gesagt, als Angehöriger eines Patienten, der diese Erkrankung hat, ist das sehr schwer. Und da muss man auch schon selbst sich positionieren, um nicht davon auch aufgefressen zu werden von der Erkrankung. Ich muss ja auch stark genug sein für beide. Absolut, ja. No? Absolut, ja. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du es schaffst. Ich danke dir. Wenn wir dir jetzt noch ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen können, würde mich das sehr freuen. Das wäre sehr gut. Lieber Ingo, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich noch. Okay, danke schön, okay, Domian. Tschüss. Ne? Tschüss. Und hier ist Jessica, 21. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo Jessica, was geht's bei dir? Ich habe heute meine 4,5 Monate alte Tochter zu Grabe getragen, die am 23. am plötzlichen Kindstod verstorben ist. Mhm. Am plötzlichen Kindstod. Magst du mal beschreiben, was passiert ist und wie es passiert ist? Ich bin im Laufe des Vormittags bei ihr ins Zimmer rein, weil ich bin wach geworden und habe mich halt gewundert, warum sie sich noch nicht gemeldet hat. Und habe sie dann im Zimmer auf dem Bauch liegen vorgefunden, in ihrem Bett halt, wo sie immer lag so. Und habe sie dann auch umgedreht und mich hat dann einfach nur dieses blaue Gesicht, also Mund auf, Augen zu, dieses blaue Gesicht kalt angestarrt quasi gesehen. Da war sie schon verstorben. Ja, ich habe sofort den Notarzt verständigt und habe ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis der Notarzt kam, aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch versucht, wiederzubeleben und es kam Pfeifen aus ihrer Lunge, wo ich wirklich am Anfang geglaubt habe, sie wäre noch am Leben. Also es gab schon Regungen, aber das waren ja keine Lebensregungen mehr. Es war aufgrund des Druckes, den ich auf ihrem Brustkorb ausgeübt habe. Dann kam der Notarzt und hat der gleich dann den Tod des Kindes festgestellt? Das weiß ich gar nicht, weil als der Notarzt reinkam, bin ich noch vom Bett zurück in mein Schlafzimmer, weil sie hat in ihrem eigenen Zimmer geschlafen immer. Mhm. Ich bin auf mein Bett, habe mich da hingesetzt. In dem Moment kam schon meine Tante, weil ich die zwischenzeitlich parallel angerufen hatte. Mhm. Und irgendwann im Laufe der Zeit bin ich ins Wohnzimmer, Polizei kam rein und irgendwie nebenläufig wurde mir dann gesagt, dass sie tot ist, aber so wirklich wahrgenommen habe ich es eigentlich gar nicht. Mhm. Da gab es sicherlich dann auch noch sehr unangenehme Befragungen und von der Polizei. Ja, auch von Kripo. Kripo, weil die müssen ja prüfen, dass kein Verbrechen vorliegt. Und, also zu dem Zeitpunkt, als sie in der Wohnung waren, haben die das halt nur so geguckt. Die haben im Laufe des Tages einer Freundin von mir, bei der ich nach den Befragungen hingeflüchtet bin, aus dieser Wohnung raus, weil ich da total am Rad gedreht bin, ich konnte da nicht bleiben, hat die Kripo telefonisch Bescheid gesagt, dass auf jeden Fall kein Fremdeinfluss schuld ist. Ja. Warst du alleine mit dem Kind, alleinerziehend? Ja. Ja. Wo ist der Vater? Der lebt 2 Stunden Zugfahrt weg, der hat sich einen Scheißdreck um die Kleine gekümmert, da kam nicht mal ein SMS so von wegen, wie geht's meiner Tochter, was macht sie, wie entwickelt sie sich. Ach, ich habe wirklich versucht, über Monate hinweg den Kontakt herzustellen, über seine neue Freundin und kam nichts. Warst du denn mit diesem Mann länger zusammen gewesen? Ein Jahr ungefähr. Nein. Und als du dann schwanger wurdest, hat er sich da auch gefreut oder wollte er von Anfang an das Kind nicht? Es war eigentlich geplant. Es war wirklich ein Wunschkind. So, wir haben das Thema war 6 Monate lang, bis ich dann wirklich schwanger geworden bin. Die Freude war riesig und er hat von Anfang an eigentlich eine gewisse kühle Art gezeigt. Also. Und habt ihr euch getrennt noch während der Schwangerschaft? Er hat mich im 3. Monat vor Tür gesetzt. Er kam mit der ganzen Situation nicht klar, mit meinen Hormonschwankungen, dass ich so umgeschlagen bin vom Verhalten her. Wie alt ist er? Er ist jetzt mittlerweile 22. 22. Heute war die Beerdigung, sagst du? Ja. Dein Kind ist 4,5 Monate alt geworden. Genau. Wie ist diese Beerdigung heute abgelaufen? Wir haben uns vorab vor dem Friedhof getroffen. Viele Leute? Ungefähr 50. Ah ja. Mhm. Also in den letzten Tagen wurde halt viel telefonisch geregelt. Das Jugendamt hat teilgenommen bei der Beerdigung. Mhm. Selbst von meiner Frauenärztin ist eine von der Praxis gekommen. Meine Hebammenpraxis, wo ich über die Schwangerschaft und die 8 Wochen nach der Schwangerschaft und sogar noch darüber hinaus war, da sind die 2 Hebammen gekommen zur Beerdigung. Familie, extra Tante aus England ist angereist. Freundeskreis, also wirklich ein Freundeskreis, der schon seit fast 10 Jahren besteht, ja. Wo der Kontakt mittlerweile gebrochen ist, aber es sind trotzdem einige früher dazugekommen, weil wegen dieser Freundschaft. Das ist ja schon erstaunlich, ne, dass so viele Leute dann gekommen sind. Also die Anteilnahme war riesig. Ja. Ich wurde auch von der Bürgermeisterin selbst angerufen, weil ich habe, da war die Kleine, glaube ich, 7 Wochen ungefähr alt, da habe ich ganz offiziell das Babybegrüßungspaket bei uns in der Stadt überreicht bekommen von der Bürgermeisterin. Ja. Und jetzt die traurige Nachricht. Und jetzt halt das. Wie hast du denn, das ist ja nun ein ganz, ganz besonderer und einschneidend, eigentlich auch dann schrecklicher Tag, eine Beerdigung. Wie hast du diesen Tag dann empfunden heute? Also die vorherigen Tage ist es eigentlich sehr an mir vorbeigezogen. Ich war sehr kühl von der Art her, also sehr gefasst. Mhm. Habe wirklich nur geweint, wenn ich dann nachts in ihr Zimmer gegangen bin und heute auf der Beerdigung schon auf dem Weg zur Kapelle auf der Hälfte. Da wäre ich am liebsten umgedreht. Ich hatte so Angst, da reinzugehen. Ich habe in der Kapelle selber so ein starkes Gefühl bekommen, zu diesem Sarg zu gehen, den Sarg aufzumachen, meine Tochter einfach nur in den Arm zu nehmen. Hast du es dann durchgehalten oder bist du irgendwann zusammengebrochen? Ich bin im Laufe des Tages, meine Familie ist zu meiner Tante gegangen und der Freundeskreis ist halt mit zu mir gegangen, weil wir mussten das aufteilen, das waren zu viele. Ja. Und im Laufe des Tages bin ich dann bei mir in der Wohnung im Kinderzimmer, weil wir sind zwischenzeitlich einzeln ins Kinderzimmer gegangen, damit jeder nochmal gucken kann, Abschied nehmen kann. Und da bin ich dann am Boden kniend. Ich bin total weggetreten in dem Moment. Ich habe mir zwanghaft wirklich versucht, den Arm mit den Fingernägeln aufzureißen. Meine Freundin musste mich einfach nur noch packen. Das Einzige, was ich irgendwie mitgekriegt habe, Jazz, hör auf, das bringt nichts, lass es sein. Das hilft dir auch nicht. Und ja. Total am Zittern den ganzen Tag schon. Also ich. Und jetzt ist tiefe Nacht. Bist du allein in deiner Wohnung? Nein, ich bin mit Freunden von mir mitgefahren, weil eine Freundin auch gesagt hat, ich soll auf keinen Fall in der Wohnung bleiben, ich soll irgendwohin mitfahren, damit ich nicht alleine bin, falls ich nochmal so ein... Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, heute Nacht, da sind Menschen um dich herum in der Wohnung. Du kannst natürlich nicht schlafen. Nein, absolut gar nicht. Also ich bin hundemüde, aber es geht einfach nicht. Das sind schlimme Erlebnisse und unfassbare Gefühle, die man dadurch lebt. Also das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind sowas. Bitte? Das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind. Gibt es jetzt bei dir solche Gedanken, die natürlich nicht begründet sind, aber machst du dir Gedanken, dass du schuld bist? Ich habe mich die letzten Tage über Internet viel schlau gemacht, Kindstodfälle, da ist aus Neuseeland eine neue Studie rausgekommen mit Beschreibungen, wie man sowas auch vorbeugen kann angeblich. Und nachdem ich das wirklich durchgelesen habe, da stelle ich mir wirklich die Frage, ob ich, wenn ich diese Sachen gewusst hätte und so, ob ich es halt wirklich verhindert hätten können durch diese Plastikfolien, die es extra für die Matratze gibt, damit diese giftigen Gase nicht durchdringen können, die diesen Kindstod wohl auslösen. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob ich es nicht wirklich verhindert hätten können, wenn ich mich wirklich an alles gehalten hätte. Wobei, dass er leider so oft vorkommt, früher ja noch mehr als heute. Also mittlerweile sind es in deutschsprachigen Ländern über 300 Fälle. Ja. Sicher kann man einiges verhindern, aber letztendlich ist es ein Schicksal, glaube ich. Und wenn man auch alle Maßnahmen ergreift, kann es dann trotzdem passieren. Also ist die Sache, dieses Warum überhaupt, das ist ja immer noch nicht wirklich geklärt. Das sind alles nur Studien, die bisher aufgesetzt worden sind. Weißt du, auch wenn das Kind wirklich gestorben ist, stellt sich natürlich auch so generell die Frage, warum musste das Kind sterben? Warum durfte es nicht länger leben? Die Frage stellt man sich ja immer. Die stellt man sich, wenn erwachsene Menschen sterben, aber natürlich noch besonders mehr, wenn Kinder sterben. Das ist ein schlimmer Schicksalsschlag. Und ja, bei ihr ist wirklich, alle haben sich, das war ein Schock, der kam von jetzt auf gleich. Sie war gesund. Mhm. Sie hat gerade mal wieder einen Schnupfen überwunden, was jetzt in der Jahreszeit ganz normal ist. Mhm. Und sie war ein bisschen kleiner und zierlicher als andere Kinder in ihrem Alter, aber von der Entwicklung her war sie super weit. Also sie konnte mit Ende dritten Monat, Anfang vierten Monat ging das los, dass sie sich eigenständig schon auf den Bauch drehen konnte und wieder zurückdrehen. Sie hat versucht zu robben. Wenn man sie auf dem Schoß hatte, ist sie wirklich an einem Hoch richtig gestoßen und hat die ganze Zeit hoch und runter gewippt. Also das war erstaunlich, was sie auch für eine Kraft hatte, wenn sie einem die Hand um den Finger gelegt hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei so einem zierlichen Kind. Jessica, wie sind jetzt deine Pläne? Willst du morgen wieder in deine Wohnung gehen? In Begleitung. Mhm. Eine Freundin von mir wird mich begleiten, weil wir halt jetzt die Überreste der Trauerfeier dementsprechend auch aufräumen müssen. Also du hast da schon so ein Umfeld von Freunden, höre ich, die dir schon zur Seite stehen. Ja, also es sind Personen da, Familie ist zwar auch da, aber ich selber bin ich ganz ehrlich, das ist auch heute wieder deutlich geworden, im Familienkreis, im engeren Freundeskreis, die jetzt so eine starke Bindung zu meiner Tochter hatten, fällt es mir schwer, wirklich diese Trauer zuzulassen, weil ich gucke die Leute an und sie verkneifen sich ihre Trauer gegen mir die ganze Zeit und das kann ich nicht. Hast du, Jessica, deswegen möchte ich gerade darauf hinaus, wir würden dir gerne jetzt im Hintergrund ein bisschen helfen. Ich glaube, dass du wirklich Hilfe brauchst. Und vor allen Dingen brauchst du auch jemanden, wo du deine Trauer zeigen kannst, wo du sprechen kannst, wo du weinen kannst, wo du alles so erzählen kannst, immer und auch immer wieder, so wie du möchtest. Ich glaube, dass man das nur so auf diesem Wege annähernd bewältigen kann, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt zahllose Möglichkeiten. Es fängt an bei der Selbsthilfegruppierung Verweis der Eltern. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Mir ist das die letzten Tage mal zu Ohren gekommen, dass es da was gibt. Habe ich hier sehr gute Rückmeldungen schon bekommen. Das ist eine Selbsthilfegruppe in ganz Deutschland, wo sich Menschen zusammenfinden, die ihre Kinder aus welchen Gründen auch immer verloren haben. Bis hin zu einer vielleicht auch für dich kurzzeitigen therapeutischen Betreuung. Damit du nicht auch gänzlich zusammenbrichst und du hast ja gerade schon gesagt, was du da heute fast getan hättest. Und mir tut es sehr, sehr leid, Jessica. Das ist ein großes Unglück. Es tut mir wirklich sehr leid. Sehr leid. Wir werden jetzt mal dich zurückrufen. Und dann kannst du mit Heide, meiner Psychologin, die wird dir dann die entsprechenden Informationen geben, Adressen, Telefonnummern und so weiter. Okay, ich hoffe, ich finde einen Stift und einen Zettel jetzt. Ja, wir werden, steht dann, ist keine Eile, wir werden das schon hinkriegen. Okay. Ich wünsche dir für die nächsten Tage sehr viel Kraft. Das werden noch schlimme und harte Tage werden jetzt. Auf jeden Fall. Aber dafür wünsche ich dir sehr viel Kraft und versuche vielleicht auch für dein, einfach wenn du dir so vorstellst, ich versuche jetzt stark zu sein für mein Kind. Mein Kind das so schön und gut fände, wenn ich mich jetzt so verhalten würde. Ich glaube, das kann einem so ein bisschen helfen. Wenn die Kleine von wo auch immer dich beobachtet und stolz auf ihre Mama ist, dass sie es schafft. Es ist halt sehr schwer, weil keiner wünscht, sein eigenes Kind zu verlieren. Ich habe so viel für sie gemacht. Ich war eine gute Mutter halt, weil ich wirklich alles gemacht habe, was man eigentlich nur machen kann, um abgesichert zu sein. Ich habe die Arzttermine wahrgenommen. Ich bin zu einer Hebamme von Anfang an gegangen. Mhm. Bin selbst in einen extra Stillkaffee gegangen, wo man mit sich mit anderen Müttern austauschen mhm. kann. Also ich habe einiges gemacht, was sie mhm. betrifft. Liebe Jessica, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen. Okay. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Und hier ist Jenny und Jenny ist auch 21. Guten Morgen, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Freund, mit dem bin ich jetzt seit 1,5 Jahren zusammen. Habe eine Tochter, die ist 15 Monate alt, aus einer früheren Partnerschaft. Mein jetziger Freund schlägt mich immer wieder. Ja. In welchen Situationen schlägt er dich? In Streitsituationen, also. Und das ist sehr oft vorgekommen schon? Ja, einige Male jetzt. Ich hab das mitzählt. Ist er besoffen, wenn er das macht? Nicht immer, nee. Verletzt er dich sehr stark? Ja. Ja? Teilweise schon, ja. Also vor 2 Wochen. Da habe ich Geburtstag gehabt und er war betrunken zu dem Zeitpunkt und er ist sehr eifersüchtig und sehr herrisch auch. Und dann haben wir in der Nacht noch einen riesen Streit gehabt und dann, ja, ich habe dann schon Blutergüsse und Blutergüsse. Und was ging der Streit denn? Um Eifersucht. Also meine Eltern waren da, ich habe mit meiner Mama über alles Mögliche eigentlich geredet. Auf wen war er eifersüchtig? Er ist auf alles eifersüchtig. Also auch auf deine Mama auch, weil du mit der Mutter gesprochen hast? Ja. Mhm. Und dein Kind ist 15 Monate, hast du gesagt? Ja. Mhm. Das heißt, er schlägt dich auch vor dem Kind? Ja. Das kleine Kind kriegt das mit? Ja. Raus mit dem Kerl. Ja, schwierig. Ich liebe den. Nee. Finde ich nicht schwierig. In dem Fall finde ich das völlig folgerichtig. Was willst du denn mit dem? Ich versuche ihn irgendwie loszuwerden. Und natürlich, er kommt dann immer wieder und er verspricht immer wieder, ja, er hört auf. Und ja, aber er weiß genau, dass er das Spielchen immer und immer wieder mit dir treiben kann. Mensch, stell dir mal vor, was das für eine Wirkung auf dein Kind hat, wenn der dich schlägt. Was das für Schockmomente für den kleinen Wurm sind. Du tust es dir an und du tust es dem Kind an. Und wenn er das immer und immer und immer wieder macht und eifersüchtig ist und herrisch ist und was willst du denn da noch? Und wenn das vor allen Dingen so lange jetzt schon, war das von Anfang an so, von Anfang an der Beziehung? Nee, es hat sich langsam eingeschlichen. Na gut, aber es geht ja schon mehrere Monate so. Ja. Jenny. Ich schaff's halt irgendwie. Ich schaff einfach einen Sprung nicht. Ich weiß nicht, was es ist, ob es das Alleinsein ist oder ich weiß es nicht. Ich versuche dann ihn immer irgendwie, ich habe meinen kompletten Freundeskreis aufgebe für ihn. Weil er das nicht möchte. Ja, weil ich Angst habe vor Streit und wenn dann Streit ist, dann kommt es zu Gewalttätigkeiten und Jenny, ja. Also ich sag dir nochmal eine klare Meinung, wie ich es dir gerade so spontan gesagt habe, raus mit dem Kerl aus deinem Leben. Denk an dein Kind. Denke natürlich auch an dich. Ja. Wenn er scheint ja auch nicht in Ansätzen sich zu bemühen, dass es sich ändert. Er kommt dann immer wieder an, aber dann nach einer gewissen Zeit passiert es dann wieder. Also er sagt schon, er möchte Therapie machen und so. So, dann soll er erstmal Therapie machen und dann kann er gerne nach einem halben Jahr nochmal wiederkommen. Biet ihm das an. Biet ihm das an, das ist doch ein fairer Deal. Mhm. Jenny, meine Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Ich möchte dich nicht jetzt so schnell abfertigen. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ja, danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger. Und morgen heißt unser Thema aus eigener Kraft geschafft. Wart ihr schon einmal in eurem Leben in einer großen Lebenskrise? aber wirklich einer ganz elementaren Krise, wo alle Leute gesagt haben, das klappt nicht mehr. Und ihr habt es aber aufgrund eurer Initiative, aufgrund eurer Tatkraft und eurer Disziplin geschafft, da rauszukommen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 beginnt die Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.